Fahnen wehen im Sommerwind, erklingt Musik durch jede Gasse. Schützen ziehen stolz durchs Tor und die Menschen strömen in die Masse. Unter Linden tanzt das Leben, grünes Band aus Zeit und Traum, wo die Alten sich erinnern und die Kinder staunend schauen. Neues mein Herz am Rhein, zwischen nordischen Schnee und Mauern aus Stein. Hier klingt Geschichte, hier trifft sich die Welt, wo jeder willkommen ist und wer. Bis zum schwarzen Pet bist du das Lied, das niemals vergeht. Wenn der Winter sanft herniederfällt, duftet süß vom Münsterplatz. Kinderaugen strahlen heller als der Glühwein warm im Fass. Lichter tanzen überm Pflaster, Frieden zieht durch Gass und Tür. Und das alte Hamtor flüstert, Neuss, ich steh zu dir. Neuss, mein Herz am Rhein, zwischen zum schwarzen Bild bist du das Lied, das niemals vergeht. Hanseklang und Marktgeflüster, Räder rollen, Stimmen bunt, tausend Sprachen, eine Heimat, ein vertrauter Freundesbund. Über Mauern, über Tore wacht St. Quirin so treu und klar. Und sein Blick sagt uns aufs Neue, vieles wandelt sich, doch Neuss bleibt da. Neuss, mein Herz am Rhein, zwischen Rennes, niemand Mauern aus Stein. Hier klingt Geschichte, hier trifft sich die Welt, wo jeder willkommen ist und wer. Quirinus bis zum schwarzen Pet bist du das Lied, das niemals vergeht. Und wenn abends Lichter glimmen, überm Strom der Himmel glüht, weiß ich still in all den Zeiten, dass Neuss in meinem Herzen blüht.